From Berlin, Improv World News. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 39 der Improv World News. Wieder mal live aus Berlin, also nicht live, sondern auf digitale Festplatte eingebranntes Podcast-Angebot mit Makro Makrone. Hallo Makro, grüße dich. Hallo und dem Thomas. Hallo Thomas. Hallo Makro. Wir sitzen mal wieder nicht zusammen, sondern über Skype verbunden und versuchen, ein bisschen einen Blick auf die Impro-Welt zu werfen. Und heute ist unser Hauptthema ein doppeltes. Wir wollen über Kopenhagen sprechen und über einen Marathon. Aber kein Marathon in Kopenhagen, oder? Was ist da los? In Kopenhagen ist tatsächlich eine ganze Menge los, was einem ja nicht auf den ersten Blick so ganz klar ist. Und da war in der letzten Woche ein Festival, und zwar das Kopenhagen International Improv Festival. Das hat der Stefan Pagels Andersen organisiert, mit dem ich im letzten Jahr in Chicago war. Und der hat sich die Chicago I.O. Trainer eingeladen und dann da so ein Festival hingeknallt. Kann man nicht anders sagen als hingeknallt, denn aus dem Stand heraus 60 Teilnehmer, Programm für eine Woche, jeden Tag Shows an drei verschiedenen Orten. Total irre, wie der sich da reingehangen hat. Und das Ganze hat der allein organisiert alles. Es ist unfassbar, aber so war das. Wahnsinn. Ja. Und du bist hingefahren, weil du ihn kanntest und weil die Chicago-Trainer kamen. Das ist sozusagen dein Grund gewesen, das zu machen? Genau. Also ich dachte mir, es ist halt schön, nach einem Jahr mal wieder die Sachen, die man gemacht hat, so in anderer Form zu wiederholen. Und dann waren da auch drei Trainer, die ich alle nicht hatte, die aber alle ganz toll sind. Und ja, so war eben Tara DeFrancisco da und Jet Evelett und Lindsay Haley. Also drei Ladies, die auch im letzten Jahr schon in London die Woche gemacht haben. Ah, sehr schön. Und was zeichnet so ein aus dem Boden gestampftes Festival aus? Das klingt ja erstmal wie, da ist einiges schiefgelaufen. Oder hat er gut organisiert und alles vorhergesehen, was so an Schwierigkeiten auf ihn zukommen konnte? Nee, ich fand es extrem beeindruckend, was da war. Also es war alles ein bisschen on the fly. Das heißt, es war nicht immer alles klar und ganz klar kommuniziert, aber es hat alles funktioniert. Und was ich halt sehr schön fand, war, dass es ihm darum ging, dass jeder Teilnehmer wirklich den maximalen Zugewinn an Lebensfreude da bekommt. Der hat also dafür gesorgt, dass es nachts noch Open Stages gibt, wo die Teilnehmer alle spielen können. Der hat immer noch Sachen organisiert. Wir waren halt, es ging bis Freitag, Samstag waren die Workshops zu Ende, dann gab es nur noch eine Endshow und so freiwillige Workshops. Da hat er irgendwie eine Bootsfahrt organisiert mit 12 Leuten und drei Booten. Und dann sind wir da eine Stunde übers dänische Wasser selber gefahren. Das kam einfach, der saß da, meinte, das machen wir jetzt und hat noch hingebaut. Total irre. Sehr schön. Mhm. Und die Shows, waren die gut besucht? Weil so ein Festival natürlich beim ersten Mal erstmal so ein bisschen einen Fuß in die Tür kriegen muss, auch in einer Stadt wie Kopenhagen, denke ich. Oder hat er gute Verbindungen gehabt? Also der ist schon relativ gut verbunden, aber in Dänemark ist im Grunde nur Theatersport bisher da gewesen. Und nun ging es da in den Workshops ja um Langform. Und trotzdem kam halt Publikum, was eben auch nicht aus den Workshop-Teilnehmern bestand, also die natürlich sich das auch alles anschauen. Und vor allen Dingen hat man etliches aus der dänischen Szene gesehen, wobei auch etliche Shows in Dänisch waren. Also die habe ich dann nicht gesehen. Ich habe nur Dänen gesehen auf Englisch, die aber sehr gut waren. Mhm. Und dann haben etliche von den Festival-Teilnehmern, die sind ja zum Teil in Gruppen angereist, haben dann ihre Sachen gespielt. Also da war aus Barcelona, was da Esten waren da, die gespielt haben, aus Straßburg eine Gruppe. Und das war auch alles sehr gut besucht. Also es wurde angenommen. Schön. Der war auch im Frühstücksfernsehen noch den Tag davor. Und mit dem Frühstücksfernsehen-Auftritt ging der Kartenverkauf nach oben massiv. Also wie es halt so ist. Ja, man muss schreien, um in einer Großstadt Werbung zu machen. Aber ist doch großartig. Und jetzt noch die letzte Frage vielleicht zu Kopenhagen, außer du sagst noch irgendwas sozusagen Philosophisches, was wir nicht verpassen dürfen. Was kostet der Spaß? Also ist ja sicherlich nicht das Günstigste, nach Kopenhagen zu fahren. Kannst du das überschlagen ungefähr? Also der Flug ist sehr preiswert, zumindest jetzt von Berlin aus. Das ist unter 100 und das Festival selber, die Woche mit Workshops, hat so, glaube ich, um die 500 Euro gekostet. Allerdings muss man sagen, dass Kopenhagen ein teures Pflaster ist. Alles kostet Minimum das Doppelte, tendenziell das Dreifache. Also ein Kaffee gibt es da nicht unter 7 Euro. Eieiei. Und dementsprechend, aber es ist halt auch nur eine Woche. Ansonsten, ja. was ich da halt spannend fand, ist, dass es auch jetzt so eine neue Festivalgruppe in Europa gibt, scheinbar, die dann sich auch sehr gut kennen und das ein oder andere schon gemacht haben. Da war im letzten Jahr das erste Festival in Barcelona, was eben jetzt der Gegenbesuch war. Dann ist in Finnland, in Tampere, war dieses Jahr, glaube ich, im letzten Jahr das zweite Mal ein Festival. Da kannten sich viele. In Irland war im letzten Jahr das erste Mal ein Festival. Und all diese Leute kommen da zusammen. Also es ist halt eine komplett andere Festival-Crowd. Die berühmten Festival-Hopper. Ja, aber ist doch gut, wenn da ein bisschen mehr Diversität entsteht, weil mehr Auswahl ist gut. Wir werden ja gleich auch nochmal über eins der ausgebuchtesten Festivals in unserem Sprachraum reden. Von daher vielleicht gar nicht so schlimm, wenn da ein bisschen mehr entsteht. Nee, ich finde es super spannend sogar. Also ja. Weil du einfach auch nochmal andere Einflüsse siehst. Und die Leute kommen ja tatsächlich aus der ganzen Welt. Und dann hast du halt auch mal Leute, mit denen du über das Trainingsprogramm von UCB reden kannst oder von was auch immer. Also es waren sogar Leute aus den USA da. Und die ganze Barcelona Improv Group sind alles Amerikaner, die in Barcelona leben. Da hast also da so eine Prägung. Dann hast du aber auch so eine Leute aus Russland oder Estland und Litauen waren da, wo du denkst, oh, das ist ja auch super spannend. Ja, die haben eine ganz tolle Theatertradition. Und etliche von denen kamen auch direkt aus Berlin, vom Gorillas Festival. Ja. So, dass auch das nochmal so eine europäische Verbindung alles bekommt. Sehr schön. Und für dich was mitgenommen, was du deinen Enkeln noch erzählen wirst vom Kopenhagener Impro-Festival? Es war irre, also weil die Leute so mit so viel Energie da waren und ich habe halt mit Jet Avalet spielen können vom I.O., das war super toll. Und ja, generell die Shows waren schön, also auch die selbstgespielten. Und ich glaube, ich gucke mir da auch noch das ein oder andere Festival an mit den Leuten, die ich da jetzt so kennengelernt habe. Schön, halt uns auf dem Laufenden. Immer wieder schön, nochmal über den Tellerrand zu gucken. Und wir haben ja nun in der letzten Zeit, wo wir dieses Projekt hier machen, immer wieder internationale Festivals hervorgehoben. Und das ist, glaube ich, das erste, auf dem du jetzt mal warst. Also einer von uns meint es war und da mal was zu sagen kann. Deswegen großartig. Wunderbar. Gibt's noch was? Sonst schwenken wir mal über nach Berlin. Dann lass uns mal schwenken. Genau, dann schwenken wir mal zu etwas, wo wir auch beide sehr stark involviert waren in den Berliner Impro-Marathon und nochmal so zwei, drei Gedanken vielleicht danach. Wir hatten ja 12 Stunden Improvisation auf ja 4, 5 Bühnen in der Brotfabrik. Ein 12 Stunden Impro-Match und ich denke, wir beide müssen über dieses 12 Stunden Impro-Match reden, weil viel anderes haben wir nicht gesehen, oder? Wie geht's dir? Ich habe überhaupt nichts anderes gesehen, tatsächlich. Ich war noch eine Dreiviertelstunde selber spielen im Salon und ansonsten war ich nur in der Hauptbühne. Genau, geht mir genauso. Ich habe nicht gespielt. Ich habe mich komplett rausgehalten aus allem anderen, aber ich habe halt zwischendrin und vorneweg und hinterher noch organisiert und gemacht und getan. Bis hin zu Preise zusammenstellen, irgendwelche Kartenpakete, so, also ich hatte auch meine, ja, 15 Stunden danach auf dem Buckel locker, die ich in der Brotfabrik herumhing. Aber wie fandst du das für dich? Was würdest du sagen? Wir haben ja nun 12 Stunden Match gespielt. Jeder von uns hat 8 Stunden moderiert. 4 als Hauptmoderator, 4 als Assistent. Bist du zufrieden? Bist du glücklich? Oder was würdest du wieder machen und was würdest du anders tun? Das sind ja viele Fragen auf einmal. Also ich fand's super, tatsächlich. Auch wenn man, ja, sonst Games ist eher mein, also ist nicht mein Hauptfokus, auch Moderation nicht. Deswegen fand ich es erstmal ganz toll, euch da auch zu sehen, wie ihr das macht. Also der Dominik war noch da von den verstörten Wunschkindern. Ja. Und ich glaube, wir haben jeder einen anderen, bisschen anderen Stil beim Moderieren. Und das war auch ganz spannend für die Spieler, dass sie sich immer wieder so ein bisschen umstellen mussten auf die verschiedenen Moderatoren. Und die Idee, sich nicht zu wiederholen mit jedem Spiel, fand ich super. Und das hat auch die Spannung an dem ganzen super langen Match eigentlich aufrechterhalten. Ja, das finde ich auch. Also gerade das Match war ja immer gut besucht. Wir hatten eigentlich immer voll, die Hauptbühne war immer voll besetzt, was man dann irgendwann auch in der Luft merkte. Ich glaube, das ist auch so eine Erfahrung, die die Brotfabrik zum ersten Mal gemacht hat, dass man, wenn man 3 Stunden am Stück spielt, irgendwann die Luft da oben wirklich Schluss ist und man schauen muss, wie man da neue Luft reinpumpt. Das hat, glaube ich, keiner auf dem Schirm gehabt, weil das ist uns noch nie passiert, dass man diesen Raum so lange mit so vielen Menschen überfüllt hatte. Aber die Stimmung war einfach gut. Also es hat gerockt und wir haben, finde ich, auch sehr schöne Szenen gesehen, weil wir die Spieler auch ganz unterschiedlich herausgefordert haben. Also Dominik hat ja sehr stark gegamed und klassisches Theatersportformate gemacht, was ich sehr schön fand. Komplett mal nur eine Stunde lang Replays gespielt oder Musik und Tanz und sowas. Und wir haben so ein bisschen experimentellere Sachen gemacht, nenne ich das jetzt mal. Da waren eben auch Dinge dabei, die Spieler noch nie gesehen haben. Also wir hatten ja im Vorfeld über Massenszenen nachgedacht, wir zwei. Und du hast diese Massenszenen-Endshow gespielt mit fast 30 Leuten auf der Bühne. Und das sind halt Dinge, die keiner sonst erfahren kann, weil wann hat man mal die Gelegenheit, mit 30 Leuten auf einer Bühne zu stehen? Und da sind tolle Sachen bei rausgekommen. Also bin ich immer noch begeistert von dem improvisierten Computerspiel oder unseren Maschinen, die wir da gemacht haben. Selbst die Schlägereiszene, die ein großes Durcheinander war, war trotzdem eine große Freude. Und die gigantische Oper mit 30 Leuten und einem Tod, eigentlich alle bis auf der Tod sind gestorben, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, der Tod ist auch noch selber gestorben, oder? Also, aber der Tod muss nicht sterben. Also finde ich auch okay, der ist tot genug. Aber das war wirklich, also es gab erstaunliche Momente und ich fand auch, ich habe so ein bisschen experimentelle Sachen auch gemacht in Richtung Theater, klassische Theaterform, griechisches Theater verlangt und so. Und da waren eben Szenen entstanden, an die ich gern zurückdenke. Also ich weiß jetzt, warum Godot nicht kommt. Und sie haben tatsächlich eine griechische Szene mit Chor gespielt und sowas. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja. Also ich fand den Theaterteil übrigens auch echt richtig toll. Den habe ich als Zuschauer nur gesehen und dachte auch, wow, was für coole Szenen. Dann, was mir auch noch wahnsinnig gut gefallen hat, war die Musik, speziell zu Musik und Tanz. Da war nämlich der Jens Wenzel, ich sage mal Jens Ohrenblicker, also der die Ohrenblicke macht, und der Felix Engelmann zusammen und haben gemeinsam musiziert. Und Jens hatte Saxophon und vor allen Dingen ein Theremin dabei, was ja ein Instrument ist, was eh schon kaum jemand kennt und in einer Impro-Show man eigentlich auch noch nie gesehen hat. Und die beiden zusammen, fand ich, haben das auch super hinbekommen. Also wirklich lyrisch-poetische Unterstützung der Szenen auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Und ich fand auch schön, dass, also ich kann nur von dem Rest sagen, also die Salonbühne mit den Gruppenvorstellungen, wir hatten ja dieses Jahr jeder Gruppe die Möglichkeit gegeben, eine halbe Stunde ihre Formate zu präsentieren, sich zu präsentieren, waren auch immer sehr gut besucht und die Leute haben das gut angenommen und gemocht und die Gruppen fanden das, glaube ich, auch toll, da ihren eigenen kleinen Spot zu haben und da völlig immer im Fokus zu stehen. Und auch die Specials waren ganz gut besucht. Ich habe nichts davon gesehen, ich kann nichts über Qualität, über gut noch schlecht sagen, aber ich habe verschiedene Stimmen dazu gehört und das finde ich auch gut. Also finde gerade bei so Specials, wenn man andere Formate und Formen zeigt, dass dann die Leute auch mal rausgehen und sagen, hat mich jetzt eher erstaunt oder verwundert, soll auch so eine Marathon auch mal die Möglichkeit sein. Weil es ist ja nicht so, dass dann jemand nach einer Stunde aus einer Show rausgeht und denkt so, Mist, jetzt habe ich irgendwie mich aufgemacht und zwar blöd, sondern sagt dann, gut, dann gucke ich mir jetzt was anderes an. Und das finde ich eigentlich schön, dass da der ein oder andere eben auch mal was zu Kosten bekommt, was er sonst nicht ausprobieren würde. Und dafür sollte so eine Veranstaltung halt auch da sein. Ja, und auch der Kinderfokus hat gut funktioniert. Also ich glaube auch die drei Kindershows zu Anfang waren ganz gut besucht. Das gab also Impro-Märchen, Impro für Jungen, Impro für Mädchen und eine Abenteuer-Impro, was auch immer das war, zu Anfang, also 15 Uhr bis eben frühen Abend. Ja, bis 18 Uhr ungefähr, ja. Und da sprangen auch eine ganze Menge Kinder rum und die waren auch alle ziemlich happy. So sah man denen an, wie mit großen Augen, wie die da so rumrannten. Ja, das war also schön anzusehen. Ja, und ich denke auch da haben wir einige Spieler im Vorfeld gesagt, Kindershows wissen wir nicht. Andere haben gesagt, super, das machen wir ganz oft. Und natürlich ein bisschen Familien auf den Nachmittag anzulocken, war auch, denke ich, ein gutes Konzept. Und die waren sehr zufrieden. Bis auf halt, dass die Kasper-Show erst ab 18 war, die dann um 19 Uhr startete. War sicherlich für das ein oder andere Kind etwas verwunderlich, aber sonst denke ich, ganz rundum gelungen. Also ich bin sehr zufrieden. Es gibt immer noch Dinge, die man anders machen kann. Und es hat wieder so inspiriert, dass schon die ersten Vorschläge für nächstes Jahr da sind. Aber es wird noch nichts verraten. Wir verraten nur eins. Es wird genau in einem Jahr den nächsten Marathon geben, und zwar am 25.04.2015. Das ist doch mal ein Grund, das hier anzusagen, oder? Absolut. Ja, und? Dann lass uns doch mal zu den weiteren Sachen switchen. Ja, dann switchen wir mal. Ich habe in den Punkt Gemischtes, und zwar bevor wir in alles gehen, noch einen Punkt eingefügt, auf das ich gerne hinweisen würde. Es gab einen großen Impro-Wiki-Relaunch. Das sollte man, glaube ich, mal sagen. Ich habe seinen Namen vergessen. Hilf mir mal bitte kurz. Guido Beuke. Genau. Hat viel programmiert und hat so neue Dinge eingebaut. Es gibt jetzt die Möglichkeit, Gruppenseiten anzulegen, Artikel als PDFs herunterzuladen, auch ganze Artikelsammlungen und so weiter. Also er hat in der letzten Zeit viel daran entwickelt. Und wer lange nicht bei Impro-Wiki war, geht mal hin, schaut es euch an. Und wenn ihr Ideen habt oder irgendwas komisch findet, tragt das mit ein, diskutiert, weil ich finde, das ist eins unserer wichtigsten Ressourcen. Wir haben da ja in Folge 2, glaube ich, drüber gesprochen, über das Impro-Wiki. Also finde ich ganz toll, die Arbeit, die er da macht. Und ich glaube auch, unser Podcast hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass er gemerkt hat, okay, da gucken Leute drauf. Genau, also es war genau so, dass mit dem Podcast wir nochmal den finalen Anschub gegeben haben, dass er das jetzt neu programmiert. Er hat also früher das eben mit MediaWiki-Software gemacht und jetzt eigenentwickelt. Und das Tolle an diesem Schritt sieht man eben jetzt in den letzten Wochen, dass gefühlt alle 14 Tage kommt ein Post mit, ihr könnt jetzt das, das und das noch zusätzlich machen. Und das ist alles schöne Feature, die er da baut. Und das eine herausragende ist vielleicht noch die Mehrsprachigkeit. Es gibt also jetzt auch einen schon relativ gut gefüllten englischen Teil. Und die Gruppenseiten sind sehr, sehr gut gefüllt. Es gibt inzwischen über 500 Gruppen im Impro-Wiki, wo man mal sagt, wow, genau. Und ja, damit, also gefühlt hat es die Fähigkeit, sich zum zentralen Impro-Wiki zu entwickeln, weil es einfach mehr tut und mehr Aktivität generiert als alle anderen, die im Moment da noch so rumfleuchen. Dann schauen wir mal in den Rest rein. Wir sind heute ein bisschen schlecht besetzt, was die Weltnachrichten betrifft. Falls uns noch was einfällt, dann steht es in den Shownotes. Ansonsten schauen wir mal in den deutschsprachigen Raum. Zum einen nach Karlsruhe. Da gibt es jetzt das von Serviervorschlag organisierte Impro à la Carte Festival. Und zwar vom 9. bis zum 11. Mai. Genau. Das ist das zweite. Das gab es also im letzten Jahr auch schon. Und die Serviervorschläge, allen voran Olli, der das da macht, sind sehr, sehr umtriebig, was ihre Organisation betrifft. Und jetzt ruft er auch schon an. Vielleicht ein paar Sachen, nur wer da so auftaucht. Also Rocket Sugar Factory aus Wien eigentlich sind da und geben auch Workshops. Menage à Trois ist da, Stupid Lovers aus Bremen, Quintessenz aus Wien, Tabutanten aus Aschaffenburg, aber eben auch aus Berlin, das Theater und eine Probe. Wir werden dort erstmals außerhalb von Berlin Brecht, im Sinne von Brecht, aufführen. Das ist also unsere Deutschland-Premiere sozusagen. Nein, Karlsruhe-Premiere. Wir waren letztes Jahr schon da und haben gespielt vor sehr freundlichem Publikum. Es macht echt Spaß, auch das Theater da, die Stadtmitte ist schön und ich hoffe da, dass wir da ein schönes Festival haben werden. Ja, ja, das wünsche ich euch auch. Danke. Genau, das also vom 9. bis zum 11. Mai und dann das nächste Festival, was seine Schatten vorauswirft, ist Würzburg. Da haben wir gerade gesehen, dass heute auch die Anmeldungen starten. Die Workshops sind jetzt draußen. Können wir mal ein bisschen Name-Dropping betreiben. Wo habe ich es hin? Hier. Genau, Nathalie van Renterscam gibt da einen Workshop. Dann Faster Than Your Brain, sagt sie. Dann Lisa Rowland von Betts Improv. Aus San Francisco, genau. Back on the Track. Ich kann Lisa nur uneingeschränkt empfehlen, aber man kann ja in Würzburg wahrscheinlich sowieso nicht auswählen. Genau, dann Kirsten Sprick macht Acting for Improvises. Genau, sehr, aus Hamburg. Sehr notwendig. Dann haben wir Glenn Hall, Time to Get Uncomfortable. Genau, dann kommt Poetic Improv mit Derek Flores, der ist auch ein bisschen bekannt zumindest. Ich dachte, wir machen so abwechselnd, aber okay, Close to You von Raymer Nicholas. Und dann sage ich jetzt letztes Share Your Flop von Aitor Basauri. Keine Ahnung, aber das ist in Neuseeländer, wenn ich das richtig gesehen habe. Also generell sind fast alle entweder aus Australier oder Neuseeländer und ich glaube, der Aitor ist aber aus Brighton. London. Genau, der ist aus London und dann ist das ein guter englischer Name. Aitor Basauri. Oder er ist so ein indischer Einwanderer, was irgendwie auch Sinn machen würde. Ja, das könnte gut sein. Von Spy Monkey, okay. Ja, es ist also viel los in Würzburg. Anmeldungen laufen. Und wir sagen allen, die versuchen, einen Workshopplatz zu kriegen, toi, toi, toi. Gut, dann kommen wir mal nach Berlin, weil da gibt es noch eine kleine Liste abzuarbeiten. Paternoster wird 10-jähriges Jubiläum feiern, aber nicht als bestehende Gruppe, sondern 10 Jahre Bespielung der Kulturbrauerei. Die spielen ja jeden Mittwoch seit Anfang, in der Mitte letzten Jahres hat sich die Checkpot-Show in Dein Held, Deine Geschichte verwandelt. Sie sind also eher so auch in einer langformige Show gegangen, was ich sehr mutig finde und auch sehr schön, weil sie viel Schulklassenbesucher haben, sie haben sehr viel so Touristenpublikum und das scheint sehr gut zu funktionieren. Und jetzt gibt es ein kleines Festival aus 3 Tagen bestehend, also mittwochs ihre zentrale Show, Dein Held, Deine Geschichte. Und dann machen sie noch die Jackpot-Show hinten dran. Genau, da gibt es gleich 2, warum auch nicht. Ja. Also beide Showformate an einem Tag. Und dann gibt es am Donnerstag ein Match hier in auch der Kulturbrauerei Und zwar Theatersport Berlin versus Paternoster. Und das Interessante daran ist vielleicht, es wird danach eine Impro-Lounge geben. Und zwar, das ist so gedacht, dass man hinterher so nach dem Match wie bei einem großen Fußballspiel nochmal so eine Auswertungsrunde macht, so wie live aus dem Sportstudio. Und ich werde da als kritischer Fragensteller und kritischer Journalist auftauchen und die Impro-Spieler aufs Messer reizen. Malträtieren, ja? Ja, genau. Warum auch nicht, ne? Das ist immer die große Frage. Freue ich mich drauf, finde ich auch schön, dass da sozusagen nicht nur einfach ein Match gespielt wird, sondern die sich was überlegt haben für hinterher und wir sozusagen, ich von Impro-News dazukomme und so ein bisschen den kritischen Sportreporter mimen darf. Mhm. Schauen wir mal, wie weit wir ihnen da die Haut abziehen, den Impro-Spielern. Und am Freitag gibt es dann die große Jubiläumsparty am 9. Mai. Einer wird gewinnen mit anschließender Party. Also wer da ist, kriegt Eintritt frei zur Party und Sekt. Das ist also ein kleines Paternoster Mini-Festival hier in Berlin. Ja, das ist schon, also 4 Shows an 3 Tagen, das kann man schon gelten lassen. Ja, also wenn man die Lounge mitzählt, sind sogar 5. Ah ja. Plus Party, also auch nochmal eine Stunde. Also die meinen es ernst, sagen wir es mal so. Ja, dann eine Sache, auf die ich auch noch hinweisen möchte. Da bin ich zwar auch beteiligt, aber ich finde es eine ganz spannende Sache. Die Gorillas werden Mitte Mai, 15., 16., 17. Mai oder 16., 17., 18. Mai, ich schaue es nach, zum Theatertreffen hier in Berlin, parallel zum Theatertreffen, 16., 17., 18. Mai, genau, Shows präsentieren, die sich nennen Theater improvisiert. Und was sie vorhaben, ist, verschiedene Shows zu zeigen, die von unterschiedlichen Spielern von Paternoster eben verantwortet werden. Also da steht auch richtig Regie. Als Beispiel Freitag, 16. Mai, Impro im Takt, Regie Leon Düvel und dann 2 Spieler, 2 Cajons. Und dann wird sozusagen versucht, ein bisschen stärker auf Theaterformen zu gehen. Oder Alter ist dann die nächste Show, also es sind immer 2 in einer Show von Christoph Jungmann und geht um eine aussterbende Spezies in Berlin. Also es geht sozusagen um Berlinerisch. Und so wird es die 3 Tage lang jeden Abend 2 Stücke geben in einer Show. Und was die Gorillas machen, was das ein bisschen besonders macht für meinen Geschmack, es wird eine Jury geben. Und diese Jury wird am Ende das beste Stück oder Format, wie auch immer man das sehen möchte, auszeichnen und da so eine, kleinen Preis vergeben. Mhm. Und wie bist du dann da beteiligt? Ich werde in dieser Jury sitzen und nörgelnd Preise verteilen. Oder keine Preise verteilen und mache das wie das große Vorbild. Wie heißt er denn? Der Literaturpapst, meine Herren, jetzt. Reich Granitzky. Ja, Marcel Reich Granitzky. Ich habe mir den Mist jetzt angeguckt, ich behalte den Preis. Nein, aber finde ich eine interessante Ansage ans Theatertreffen, ehrlich gesagt. Warum nicht? Ja. Also es wird auch Hamlet geben und 4 Wände, also es ist interessant. Lest euch das mal durch auf den Seiten von Gorillas. Auf jeden Fall interessante Formatansagen, die da gegeben sind. Theater improvisiert. Gut. Und jetzt mal eine Sache, wo ich nicht beteiligt bin. Großes Wunder. Es wird eine Gruppenpremiere geben in Berlin. Und zwar von einem Projekt, was du mitmachst. Marco. Ja. Genau. Kannst du was dazu sagen? Was ist denn Metapher Riot? Metapher Riot ist ein Projekt jetzt von 4 Leuten, 3 Spieler, ein Musiker. Und wir spielen da so ein bisschen Langform. Und Metapher Riot ist halt ein Anagramm auf Impro-Theater. Und so verstehen wir das auch. Wir gucken also auf ja, so übergeordnete Sachen und versuchen dann da eine längere Form draus zu machen. Und sehr spannend ist, dass wir eben den Input des Musikers auch ganz stark in den Fokus rücken, der also gleichzeitig mit uns auch Räume baut und Angebote macht. Und also da versuchen wir eine komplette Gleichberechtigung der vier Leute auch zu haben. Schön, das klingt sehr interessant. Ich möchte es unbedingt gern sehen. Das wäre wann? Vielleicht gibst du da nochmal. Ach so, das könnte man natürlich auch sagen. Das ist morgen in einer kleinen Literatur- und Piano-Bar in Neukölln, die da heißt Froschkönig. 26.04. Froschkönig, Premiere, Premiere, Premiere. Und noch eine Premiere, mal ein Blick nach Potsdam. In Potsdam gibt es ja ein Theater, wie soll man sagen, eine Gruppe Leute, die einen Theaterverein gebildet haben, Uniater. Und die Impro-Sektion wird am 5. Mai Premiere feiern in Potsdam. Das vielleicht auch nochmal als Hinweis für die Leute, die ein bisschen weiter weg von Berlin leben. Auch da gibt's Impro, auch um Berlin herum. Und deswegen hier auch mal den Hinweis, wir freuen uns über alles, was da wächst. Wenn wir was vergessen haben, jemanden unerwähnt blieb, schickt uns Hinweise, gibt uns Meldungen. Wir haben unsere Fühler nicht überall und machen gern für jeden Werbung, der was Besonderes und Außergewöhnliches macht. Kein Problem. Deswegen heute ein bisschen egozentrisch das Ganze, aber nicht mit Absicht, oder? Nee. Gut. In der Tat nicht, aber ja, Termine, wenn sie reinschneiden, verbreiten wir sie eh schon gern auf den anderen Medien. Da kennt ihr uns ja, dass das gut funktioniert. Dann danken wir für die Aufmerksamkeit an der Seite. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Und wir versuchen wieder regelmäßiger am Start zu sein, haben wir uns jetzt auch vorgenommen. Die Podcast-Projekte müssen jetzt wieder ein bisschen mehr sprießen. Und ja, wir freuen uns über Kommentare, gute Hinweise und ich gebe dir wie immer die berühmten letzten Worte, lieber Makro. Dann wünschen wir euch eine tolle improvisierte Woche. Bye, bye. Bye.